Steh auf, in der S-Bahn oder auf dem Straßenfest. Gerade jetzt, wenn du siehst, was ihn nicht mehr schlafen lässt. Hart und rechts, deutsche Jugend schlägt wehrlose Opfer. Stopp das, kämpf gegen das Gesockster. Steh auf, das ist eine Lawine im Gang. Wenn über Nächstenliebe sieht bei vielen die Angst. Und wenn du den Schritt wagst, gehen dir die Leute hinterher, weil du ihnen Mut machst. Es wird schon heute immer mehr. Also steh auf, greif ein, schreib Rhyme, zeig dein Gesicht. Courage kann im Großen wie im Kleinen sein. Sei kein Helfer, dem du weggehst oder zuschaust. Etwas du kannst du auch, mehr als du dir zutraust. Dem braunen Blutrausch besiegt keiner auf sich gestellt. Es kommt immer darauf an, wie du dich verhältst. Also steh auf und ball die Faust mit uns. Kämpfe laut mit uns gegen den braunen Sumpf. Gemeinsam, wir kämpfen alle vereint. Gemeinsam, du stehst in keinem Fall allein. Gemeinsam, wir kämpfen bis der letzte Nazi geht. Wir halten zusammen, Solidarität. Gemeinsam, du stehst in keinem Fall allein. Gemeinsam, denn wir kämpfen alle vereint. Gemeinsam, wir kämpfen bis der letzte Nazi geht. Wir halten zusammen, Solidarität. Steh auf, mach's mir nachher auf mit dem Sitzenbleiben. Geh demonstrieren, schreib Artikel, fang an Hits zu schreiben. Die Kids die Richtung weisen, weck die Leute auf. Weil die Welt und auch ihr nie wieder harte Deutsche braucht. Dies geht raus an die Aktiven, die Unentschiedenen. Kämpfen wir vereint gegen die ewig Dummgebliebenen. So wie Kloputzer im politischen Sinn. Spül wir den Rest der braunen Scheiße in die Tiefen der Rinn. Also steh auf, greif ein, schreib Rhyme, zeig dein Gesicht. Courage kann im Großen wie im Kleinen sein. Sei kein Helfer, dem du weggehst oder zuschaust. Etwas du kannst du auch, mehr als du dir zutraust. Den braunen Blutrausch besiegt keiner auf sich gestellt. Es kommt immer darauf an, wie du dich verhältst. Also steh auf und ball die Faust mit uns. Kämpfe laut mit uns gegen den braunen Sumpf. Gemeinsam, wir kämpfen alle vereint. Gemeinsam, du stehst in keinem Fall allein. Gemeinsam, wir kämpfen bis der letzte Nazi geht. Wir halten zusammen, Solidarität. Gemeinsam, du stehst in keinem Fall allein. Gemeinsam, denn wir kämpfen alle vereint. Gemeinsam, wir kämpfen bis der letzte Nazi geht. Wir halten zusammen, Solidarität. Solidarität.